Deutschland der Ahnen vor tausenden Jahren. Ein Volk, das dem Schicksal noch in Zukunft trotzt. Mit erhobenen Haupt in vergangenen Tagen, das vor Stärke und mutloser Stolz. Doch dann kam der Tag, der das Unglück brachte. Aus der Wüste entstand ein böses Nest. Fortan lebt die Krankheit, die jedermann achte, auf der Welt mit dem Namen Christ. Es erklingen Gesang und klare Geräusche, des Menschen Seele allmächtig stirbt. Entfort sind die Sitten und alten Bräuche, durch den Glauben, der alles verdirbt. Doch eins nach der Tag, der das Übel verbannte, die Rettung der Völker durch das Christenjoch. Denn ob uns auch das Pack ein paar Jahre noch lache, die Rache alter Götter, sie naht doch. Das Christenjoch, denn ob auch das Pack ein paar Jahre noch lache, die Rache alter Götter, sie naht doch. Doch eins naht der Tag, der das Übel verbanne, die Rettung der Völker durch das Christenjoch. Denn ob auch das Pack ein paar Jahre lang lache, die Rache alter Götter, sie naht doch.